willkürliche Wintereinbrüche und Hamsterkäufe, diese Woche hat es echt in sich gehabt. Grund genug, dass die deinen wöchentlichen Stromstoß an der Hand nimmt und einen Fluchtweg aus dem doch eher turbulenten Vibe bietet. Ampere steigt wieder aus der Glut von der Vorwoche empor, wie immer mit handerlesenem und hochkarätigem aus der elektronischen Musik, immer passend fürs Wochenende oder für den normalen Alltagswahnsinn im Hamsterrad. Elektro-Alumnis aus der Schweiz gehen Hand in Hand mit US-amerikanischen Rucksackträgern aus der Zukunft. Feinest Elektrobeats von überall treffen auf Tagtraummaterial, wo dir der Sternenhimmel an die Decke zeichnet. Wie immer findest du all den Zündstoff in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Die 28. Folge von Ampere kommt wie immer mit deinem persönlichen ASMR-Dealer. Und zwar mit mir, Benny, hier auf SRF Virus. Zuerst mal warm werden, bevor wir dann definitiv in Overdrive schalten. Der Audiodope aus Basel ist nicht erst seit gestern auf der Bildfläche erschienen, der Track aus dem letzten Sommer ist aber definitiv hängen geblieben. Der Mulinex Remix von Unconditional mit zuckersüßen Vocals von der Emilia Anastasia sendet mit ein klein wenig Steel Drums das ultimative Best Summer Ever Feeling und knüpft an Traditionen von Disclosure und Subtract anno 2012 an. Am besten im Ort zu haben, wenn du auf Wasserschiss über den Zürichsee blochst. Voll der Pleasure. Wir steppen wieder in einen noch smootheren Track. Coming in ist der Tune Confused von Interplanetary Criminal. Ein klassischer Two-Step-Song mit Samples und Sachen, die wir bestimmt schon tausendmal gehört haben. Das Elton John inspirierte Vocal jedoch katapultiert das Ding straight ins Herz und die direkt zurück in die warmen Monate. Back. Trying hard, but you're not focused. Kisten Güppli gegen eine Halbliterdose und tauchen tief in den Untergrund jenseits vom Röstigraben. In Genf gilt das Brainwaves-Kollektiv seit Jahren mit ihren Aktivitäten um Central Station und Usine als zukunftssicheren Geschmackskompass. Neben Fire Sessions gibt es aber auch Fire Output als Label. Coming In ist der Tune Maglev von Esteban. Das Ding sorgt mit Crush Drum Breaks für ein 90er IDM-Feeling. Zusammen mit ein bisschen Acid tönt das nach 5 Uhr am Morgen mit glitzernden Augen und Schweiß im Gesicht. Wir steigen mit bittersüßem Dance-Pop aus dem hedonistischen Keller hervor. Kerala Dust, die ebenfalls Wurzeln in der Schweiz haben, gelten als britische Live-Sensation und laden mit dem Song «The Chain» zum melancholischen Roadtrip durch den urbanen Dschungel. Berliner Schneckno fusioniert auf diesem Tune gekonnt mit dem Klassiker von Fleetwood Mac, meines Erachtens Ampere Certified. Die Ratio an Schweizer Tunes bleibt in der 28. Folge von Ampere überdurchschnittlich hoch. Wir steppen weiter in einen Fire Release vom Strecke-Imprint aus Freiburg. Eine Crew, die dir definitiv bekannt sein sollte, wenn du dir Ampere regelmässig reinpfiffst. Die Dubby Downtempo-Vibes vom Track Sismic vom Jokari transportieren eine frühlingshafte Ambiance, die die Hippies in San Francisco genauso happy gemacht hat, wie es uns in der Hirnrinde kützelt. We'll be right back. Nach der Ausruf von der Traum-Escapaden aus Freiburg zieht es uns mit dem Dragon Ninjas direkt an die East Coast der Staaten. Drei Grösse von der vorwärtsdenkenden Hip-Hop-Szene bringen eine von den smoothsten Collabos aus dem 2019, die vielleicht auch beim Pablo laufen könnte. Rap-Hipster haben schon seit Ewigkeiten einen Fetisch, wenn es um Danger Mouse, Sparkle Horse oder eben den legendären MF Doom geht. Warum das auch zu Recht so ist, stellen sie wieder mal jazzy und total unterkielt auf dem folgenden Track unter Beweis. On them. Switch them box tickets, team them socks, wears a kiss on them. Silver green, all gal, yank fitted, headed. Anything he spitted at, tilted it, dead it. Storm gators, a little more complicated. A competition slayer, no pay for no pleasure hater. Later, we don't listen to no demos. And don't know why folks keep missing these new memos. Work with me, wittingly jerk a whole city, cripple, hit a key and see. Perk a whole titty, nipple, G stack sheets, 1 feet in the street still. Three crack beats, heaps from here to peak skill. To eat with mills, and a heap of cheap thrills. Ballin' in the gutter like 23 deep wheels. All in together, bruh, keeps from out the rain. If you can't speak the weather or the pain from the smotherer. Lover, who needs a stronger umbrella? Put it on the list of nothing wrong he'll ever tell ya. Any song he sells you from his brain is to zanious. Villainous to arcaneous, miscellaneous. Main vein bust, maintaining the grain dust. As he gingerly touch the paintbrush, the mange crust. Dange, what's the deal? Answer just the numbers. Front of something real for a peak of summer thumperers. Got it, good then. 720 credits spotted in the hood again. Not cinnamon. Once the guitar part starts, elite quartz. Hunter orange car hard complete with fatigue shorts. Double thick cap to match with the pocket top. Stay up in the aim to get maimed when the rocket drop. Hawkins a shame. Got the goggle frames, stretches and lenses. It's not a game. Carpool lane, whizzes and benzes. His intentions is tremendous, but will he sway? This invention is horrendous as a filthy lay. It extends us past the fringes of the Milky Way. Ninjurist, best of our offenders have a ilky day. Ampere, elektronische Musik, immer gegen den Strom. Von New York nach New York. Wir schrauben mit der nächsten Scheibe die Intensität mal korrekt aufs Elfi. Berry Patch ist ein Tune, der tief in der Schatztruhe von Junglism wählt und gekonnt Hip-Hop, Crunk, Miami Bass und Drum and Bass zu einem 1A-Kontrollverlust zusammenstampft. Das Ganze kommt vom Ampere-Liebling Machine Drum zusammen mit dem Shootingstar Holly und ist definitiv ein Dancefloor-Burner, der sich jenseits von Business-Techno bewegt. We'll be right back. Weg von gebrochenen Beats bewegt, sind aber mit beiden Beinen noch immer im Big Apple hängen geblieben. Während uns vorher Geo Theory mit dem Track Hard Drive auf eine übersteuerte Hausnummer entführt hat, zeigt Will Hofbauer auf dem Track Caned, dass Digibass und Booty Shake definitiv noch beieinander liegen. Das Ding hat das Licht von der Welt auf dem Hommage-Label aus Yip New York erblickt. Nach dystopischen Passworkouts hat uns definitiv die Sehnsucht nach dem Sommer wieder ergriffen, während vorher der Track «Could I Be Crazy» von Windows mit seinem fetten 90s-Einschlag Deep House auf Hochglanz poliert hat, liefert Paradiso Rhythm mit «Sunset 606» ein Laid-Back und gleichzeitig pushende Elektro-Tune für späte oder eben freie Stunden. Kein erzählt uns jedoch, was in the morning genau passieren wird. Heute Morgen geht es direkt in einen meiner Favorites von dieser Show, und zwar ist das Client 03 mit Interest Reset. Minimalistisch platziert blubbert eine Bassline ins Ohr mit gravierendem Ansteckungspotenzial. Der Gangsterbeat auf dem Londoner Label Astrophonica schmiert definitiv Mörtel zwischen Ghetto Tech und Oldschool Electro, drum auch Ampere Certified. I'm out. Bevor wir auf die Zielgerade dieser Episode zusteuern, machen wir unsere Knie nochmal richtig locker und steppen wortwörtlich in den nächsten Tune. Ponnadab von Elephant Dog verkörpert so ziemlich alles, was man für ein gepflegtes Abdriften so braucht. Trippy Atmosphäre, Gitarrenskanks und natürlich ganz viel Tieffrequenz fürs Mitwippen. Führzeug in die Luft ist nämlich obligatorisch bei so Zeug. Zweitletztes Ding von dieser Ampere-Folge, Zeit nochmal den Slow-Mo-Mode anzuschalten. Während alles an einem vorbeizieht, zeigt der Artist Lack mit dem Track Elementary Means von seiner Debütscheibe aus dem letzten Dezember, was immersiv eigentlich bedeutet. Pures Driftmaterial auf Blank Minds, einem von unseren liebsten UK-House-Labels, wo in den letzten 9 Jahren zwar nur 13 Releases veröffentlicht hat, jeder von denen aber Banger hoch 1000 ist. We'll be right back. Nach einer knappen Stunde voll elektronischen Köstlichkeiten zieht die Ampere-Redaktion wieder zurück in den Keller, nicht aber ohne ein letztes Juwel zu droppen. Wir zeigen nochmal Liebe fürs Freiburger Streckenlabel. Das Schlusslicht ist das mal der Track Astral von Anna Sound. Ein ruhiger, eher introspektiver Tune vom allerersten Release von diesem wunderbaren Label aus der Schweiz. Das Ding ist vor fast genau 3 Jahren rausgekommen. Ein grosses Happy Birthday geht raus an die Boys and Girls. Wie immer findest du alle Tracks in unserer wöchentlich aktualisierten Playlist auf Spotify. Wenn also die Alpennation unter Lockdown und Apokalypse zum Greifen nach ist, hast du noch immer genug Feuer fürs Ohr, um dich warm zu halten. Wenn du zurück in der Zeit gehen willst, findest du natürlich alle bisherigen Episoden auf der Webseite von Virus. Big Ups fürs Dabeisein. Wir hören uns nächste Woche bei einer weiteren Folge von Ampere. Mit mir, Benny, hier auf SRF Virus.